Ponto dos Mentirosos, Atlas eines Dorfes. Ein Hörspiel von Merzouga und Nina Hellenkemper. Willkommen in Brasilien, im Land der großen Schlacht. Paraíba da Viola, que fala de coração. Que se eu pudesse, eu ia lá na tua região. Mas o meu não consegui, que o meu verso vai. Ich bin schon lange weit weg von zu Hause. Mich tröstet, dass ich meine Freude mit euch teilen kann. Ich und meine Gitarre, sie redet mit meinem Herzen. Wir würden auch in dein Land gehen, wenn es möglich wäre. Aber wir sind gestrandet, meine Gitarre und ich, zwischen dem Meer, dem Fluss und einem Dorf der Patachon. Siriguela, Malva Velluto, Chirimoya, Mutamba, Paupomba. Yeah. carne em Brasília, eu não vou. Porque lá, queimam os índios, né? O índio vai para lá, lá se pega de cima. E eu não quero ser queimado lá, não. Por isso eu não vou. Der Mond ist unser Freund. Wir leben in seinem Rhythmus. Wenn die Mondsichel am Himmel verschwindet, wenn die Nacht dunkel bleibt, dann ist es Zeit, die Fackeln anzuzünden und in den Felsspalten nach Langusten zu suchen. Wenn er von neuem erscheint und wächst, wachsen auch unsere Pflanzen. Ich finde mich wieder in den Geschichten der Alten. Das Meer wird wiederkommen. Quando tá toda a lua cheia, a gente se reúne na beira de uma fogueira, né, com alguns mariscos, peixe, beiju, ouriço, nossa bebida tradicional, cauim. Bei Vollmond versammeln wir uns um ein großes Feuer. Wir essen Fische und Maniokplätzchen, trinken Kaui. Das Getränk unserer Vorväter gibt uns Kraft. Göttliche Kraft, die vom Mond kommt, von der Sonne, von Popan, unserem Gott. Popan ist wie Jesus Christus. So bezeichnen wir unseren Gott. Popan oder Miusu, das ist auch Jesus Christus. Aber wir beten auch zu anderen Wesen. Então, isso tudo traz forças para nós indígenas. Wir brauchen unsere Kultur. Sie macht uns stark. Tanzende Schatten auf dem Lehmboden. Ein Mann, Anfang 20, führt die Prozession an. Er trägt einen Rock aus Kokosfasern, schweißglänzender Oberkörper. Ein Kranz aus Federn schmückt die Stirn. Die lange Schwanzfeder eines Papageis, ein roter Pfeil, der in den Himmel zeigt. Gesenkt schreitet er barfuß im Kreis voran. 300 Patachos folgen ihm. An der Hand führt er eine alte Frau. Ein blaues T-Shirt, darüber Ketten aus granatroten Perlen. Es sind die Samen des Pau-Brasil-Baums, der dem Land seinen Namen gab. Alle sind geschmückt, die Körper bemalt mit Zeichen aus schwarzem Obokum. Und roten Jenipapo singen sie zum Vollmond. Der Geruch des Feuers vermischt sich mit dem Duft eines Baumes, der in voller Blüte steht. Kinder lernen wieder unsere Sprache. 4000 Wörter haben wir bis heute gesammelt. Lange haben wir nur noch die Wörter aus anderen Sprachen gemischt. Aus Guarani, aus Tupi oder der Sprache der Botokuden. Jetzt lernen die Kinder in der Schule wieder die Sprache ihrer Urgroßeltern. Chichari, Patachó, Xandó. Quer dizer, Escola Indígena, Baquiraz, Índio Selvagem, Kakariboia, canoa de pescar. Kitokinhé, menino. Kitokernã, são criancinhas já menor. Kitawe, Tishari, Patachó, Xandó. So heißt unsere Schule in Xandó. Jokana, Baika, Taksuba, Makiami, Ipa. Bakiras, der Wilde. Sonia. Naniboya, Kijemi. Das Fischerboot. Koyona. Kitokihe, kleines Kind. Mishki. Kitokihna, Shokena. Wenn die Kinder gewachsen sind. Tihana. Koyona Kirishi. Kamadu. Pitawa. Koke. Die Sonne hasst den Rauch der Rodungsbrände. Wenn man Feuer macht, wird sie rot vor Wut. Um die Sonne nicht zu sehr zu reizen, verbrannte man für die Felder früher nur kleine Stücke des Waldes. Die Sonne ernährt sich von Menschen. Sie hat den Tod auf die Welt gebracht. Der Mond, Rayo, Rayokon, die Sonne. Der Stern, Mikur. Wir glauben, dass Sonne, Mond und Sterne uns Kraft geben. Die Sonne. Der Stern, Mikur. Ob ihr jetzt von hier kommt oder von woanders, ohne euch könnte ich nicht singen. Ich selbst bin hier ein Fremder. Mein Platz im Dorf ist der Ort der Lügner, der Ponto dos Mentirosos. Das ist der Baum, unter dem man sich Geschichten erzählt. Am Ufer des Flusses, der in zwei Richtungen fließt. Bei Ebbe zum Meer, bei Flut zurück zur Quelle. Que é outra que a gente canta assim. Auê, Maião em Ré, Auê, Maião em Xi, despedido meu naô, meu naô, nao show naô. Viele, viele Kinder wurden geboren. Wir haben ein neues Dorf gegründet. Chando heißt es. Früher haben wir alle in Baravelia gelebt. Und es gab nur einen Häuptling. Jetzt gibt es viele neue Dörfer und jedes Dorf hat seinen eigenen Häuptling. Wir werden wieder mehr. Im Schatten eines Gummibaums eine Wellblechhütte. Das Dach mit Steinen, Palettenteilen und einem LKW-Reifen beschwert. Grüne Farbe blättert von der Tür. Meu nome de do Estado Civil. Quer dizer, nome de branco, de não índio, é Edjalmo dos Anjos Santos. E o meu nome da tribo é Sairi. Sairi, ele é derivado do Coca-Sai. Die Weißen haben mir Papiere ausgestellt, auf den Namen Edmar Ramos Santos. Mein Stammesname aber ist Sairi. So heißt die Açaí-Palme in der Sprache der Patajon. Hinter der Hütte brechen sich die Wellen des Atlantik. An diesem Strand landete vor 500 Jahren die portugiesische Flotte unter Pedro Alvarez Cabral. Hier hat das neue Brasilien seinen Anfang genommen. Chocaná. Tená. Sonia de Manaí. Cheguei, cacique. Eu tava na mata jogando freio. Bahia. Eu tava no meu ranhão. Mesqui. Matando o metáfio. Chocaná. Ei, cacique. Quem matou na minha floresta? Sonia. Eu matei um charro para meu toque baixo. É essa luta. Que passinho de música. Meu Häuptling. bin wieder da. Ich war im Wald. Ich war auf der Jagd. Mein Häuptling. Wer hat in meinem Wald gejagt? Ele botou uma roça aqui para dentro da aldeia, a 16 quilômetros da aldeia Barra Velha, chamado Águas Bela, e morava em Barra Velha. E todo dia ele saía daqui para lá para plantar essa roça, mas a mulher dele e um compadre. Essa roça dele, em parceria dele com um compadre. E aí tá bom. Plantou essa roça durante o dia e à noite. Ele resolveu caçar. Vater hat noch mit einem Jaguar gekämpft. Er ging alleine im Wald jagen. Als er ein Rebhuhn sah, zielte er und traf. Aber er konnte den toten Vogel im Gestrüpp nicht finden. Plötzlich stand ihm ein Jaguar gegenüber. Als der Alte ihn sah, setzte das Tier schon zum Sprung an. In seiner Verzweiflung rammte er ihm die Flinte zwischen die Zähne. Doch das Gewehr zerbrach. Großvater blieb nur noch die Machete. Der Jaguar schlägt ihm die Krallen ins Gesicht. Sie kämpfen viele Stunden lang. Und schließlich gelingt es meinem Großvater, das erschöpfte Tier mit der Machete niederzustechen. Schwer verletzt schleicht der Jaguar davon. Großvater schleppte sich mit letzter Kraft nach Hause. Die Familie erschrak. Selbst der Hund hatte Angst vor ihm. Der Schwager warnte: Hier darfst du nicht bleiben. Versteck dich. Der Jaguar wird kommen und sich rächen. Dreimal in drei aufeinanderfolgenden Nächten suchte der Jaguar Großvater im Dorf auf und fand ihn nicht. Dann starb das Tier an seinen Verletzungen. Mein Großvater aber trug sein Leben lang die Spuren der Jaguarkrallen im Gesicht. Die Jaguare haben die Wälder verlassen, als sie niedergebrannt wurden. Seit ich auf der Welt bin, wurde viel zu viel Wald zerstört. Auch der Ameisenbär ist verschwunden und das Kapivari. Nur noch wenige Jaguare leben hier. Drei oder vier. Am Heiligen Berg, wo es noch einen letzten Rest Wald gibt. Mata Atlantica nennt man den Wald, der bis vor 60 Jahren den ganzen Landstrich bedeckte. Vom Heiligen Berg bis an die Küste. Mata Atlantica. Wir haben vom Wald gelebt. Guajicara. Die Früchte von den Bäumen gepflückt. Carambola. Kapivaris gejagt. Hirsche und Rebhühner. Pimienta de macaco. Açaí. Als ich ein kleines Mädchen war, lag unser Dorf mitten im Wald. Carambola. Und der Wald war unendlich groß. Maracuja. Ein Ozean aus Bäumen, voller Tiere, voller Vögel, voller Gesang. Tief ins Indianergebiet rudert mich der Fährmann den Fluss hinauf. Mangrovendickicht zu beiden Seiten, Insekten, Rufe von unsichtbaren Vögeln, Schwärme kleiner Fische in der Strömung. Eu conheci muitas caças, peixes. Hoje o que eu conheci antigamente, meu filho não vai alcançar. Os netos dele muito mais ainda não vai alcançar. Ich bin noch auf die Jagd gegangen. Das Meer war reich an Fischen, Tambaquis, Tucandarés, Tapajós. Viele davon wird mein Sohn niemals kennenlernen und mein Enkel schon gar nicht. Ein junger Indianer und seine zwei Söhne tauchen im Wurzeldickicht der Mangroven auf. Sie haben Dutzende Krebse gefangen. Einhändig schwimmend queren die drei den Fluss. Die Strömung ist stark. Sie halten die Krebse in die Luft, die noch mit ihren Scheren rudern. Bald kommt die Dämmerung. Plötzlich und schnell. Und mit ihr der allabendliche Samba des Fressens und Gefressenwerdens. Meu nome chama Murioba. Sie nennen mich Murioba Jacama. Jacama do Pajé. Frau des Medizinmanns. A Murioba é coqueiro. Murioba. So nennen wir eine Palme, aus der man wunderbar einen Fischeintopf kochen kann. Pega o peixe, bota dentro, agora enrola e bota no. Bei Vollmond, wenn man singen will, schneidet man die Palme. Nimmt noch Maniok hinzu und kocht den Fischeintopf. In einer Bucht legen wir an. Ich wandere 1,5 Leguas weit durch schattenloses, gelb verbranntes Grasland in der Nachmittagshitze, bis ich die Lehmhütte der beiden finde. Wie alt bin ich denn jetzt? 60? 70? 80? Ja, 70. Ich bin 77. Sie ist klein wie ein Kind. Wache Augen. Das Gesicht voller Falten. Das lange, immer noch schwarze Haar unter dem Federschmuck versteckt. Neben ihr der Medizinmann der Patacho, ihr Mann. Ihre Handrücken berühren sich. Beide tragen Baströcke aus Kokosfasern, ausgeblichene T-Shirts und Hawaiianas. Die Lehmhütte in ihrem Rücken zeigt Risse. Meu canarinho, ele só canta quando me vê. Canta, meu canarinho, ele só canta quando me vê. Com saudade da floresta, meu canarinho vai padecer. Ich singe, weil es mir weh tut. Ich singe, weil es mich schmerzt. Ich habe Sehnsucht nach dem Wald, wie er einmal war. Ich sehne mich nach dem Wald, den es nicht mehr gibt. Wenn die Sehnsucht zu groß wird, nach den Liedern der Vögel, fängt meine Frau an zu singen. Ich singe, weil es mir weh tut. Ich singe, weil es mich schmerzt. E hoje a floresta acabou, queimou tudo. Então o canarinho não tinha de onde fazer os cantos, né? Então ela canta as músicas do canarinho, tá com saudade da floresta. Der Wald wurde niedergebrannt. Jetzt singen die Vögel nicht mehr. Also muss sie singen. Alles, was wir pflanzen, verdorrt. Unsere Kakaobäume, da der Kaffee, alles tot. Der Garten mit den Heilkräutern vertrocknet, die Quelle versiegt. Wir beten um Regen. Regen macht uns glücklich. Früher haben die Urwaldriesen das Wasser mit ihren Wurzeln aus dem Boden gezogen und über die Blätter wieder in die Luft gegeben, auf dass es regnete. So entstanden fliegende Flüsse, die Erde und Himmel verbinden, Tag für Tag. Jetzt gibt es Viehweiden, Kakao- und Eukalyptusplantagen, aber keinen Wald mehr, der Wasser speichert, Schatten spendet. Und keine Aussicht auf Regen, der jeden Tag vom Himmel fiel. Wir beten um Regen. Wald wächst Schönheit. Wir müssen nichts dafür tun. Ich habe Pfeil und Bogen für die Jagd. Ich habe Wurzeln, die heilen. Chabunicaba. Graviola. Caia. Abacaxi. Chabunicaba. Cogê. Sazuela. Goiaba. Coria. Cupuaçu. Cojicara. Rumixama. Pirixinha. Maracujá. Não sei não, Nina, nada não. Nossa, é tudo nada. In den Mangroven liegt ein Fischerboot im grauen Schlamm. Auf dem Uferweg stehen Pfützen. Die Hütte der Fischerin aus Brettern zusammengenagelt. In der offenen Türe stehen zwei junge Frauen. Drinnen schreit ein Kind. Eu morava lá na ponte, lá. E aí pegava, continuava a pegar peixe, a gente. Direto. Ele mergulhava. Die trockenen Blätter sind sorgfältig vom Sandboden gefegt. Die leeren Bierdosen sind liegen geblieben. Auf einem Plastikstuhl sitzt die Fischerin unter einem Granatapfelbaum. Das Haar zum strengen Knoten gebunden, die von Salz und Sonne gebräunte Haut straff über den Wangenknochen. Aí ele foi vindo, lá vai vindo, lá vai vindo, lá vai vindo. Dias ele entrava água dentro de casa, eu tirava água com a vassoura de dentro de casa. E aí eu tirava água dentro da casa. Mein Haus war am Meer. E limpava. Mein Mann tauchte nach Fischen. 100 Meter haben uns vom Wasser getrennt. Doch mit der Zeit kam das Meer immer näher. Manchmal schwappte bei Flut das Wasser ins Haus. Dann nahm ich den Besen und kehrte es wieder hinaus. Am Nachmittag kam es wieder und immer wieder. Mit jeder Flut. Viele Monate gingen ins Land. Und jeden Tag habe ich das Meer aus dem Haus gekehrt. Ich kehrte und kehrte, bis das Wasser eines Nachts die Tür eindrückte und alles überflutete. Wir sind aus den Betten gesprungen. Ich hatte Angst, das Haus fällt über mir zusammen. Wir haben es nach draußen geschafft, dann stürzte die Veranda ein. Ich habe ein neues Haus gebaut für mich und meine Töchter. Langsam kriecht das Wasser auch an dieses Haus heran. A natureza é forte. Eu falei pra eles, eu falei, vocês estão fazendo serviço errado, que aquilo ali a maré vai tirar de novo. Que a maré passada que veio, ela começou a porra ali já jogar por cima assim das. Die Natur ist stark. Madeira. Die Flut hat schon angeklopft. Die Wellen klatschen gegen das Holz. Bald ist auch hier alles überschwemmt. Es wird so weitergehen, bis das Wasser das nächste Mal kommt. Die Fischer fahren weiter hinaus. Sie müssen, solange es noch Fische gibt. Ein Zaun umgibt den Garten. Alte Fischernetze an Eukalyptuspflöcken festgenagelt. Die Flut hat den Uferweg schon erreicht. Auf dem Rückweg warte ich durch knietiefes Wasser und Morast. Neben einer Baumruine ein aufgelassener Brunnen, über den der Atlantik hinweggeht. Kein Mensch weiß mehr, wie lange schon der Fluss sich in das Meer ergießt, der Baum am Uferweg auch der Geschichte seine Wurzeln in den Boden gräbt. Repito novamente que a minha satisfação sempre é cantar pra vocês ao som da minha canção e deixar vocês guardados dentro do meu coração. Que se acaso vocês no interior do estado cê chega por aí em qualquer povoado que vocês encontram isso de homem classificado. Mit Pedro Álvarez Cabral kam zum ersten Mal die Technologie zu uns. Unsere Kultur musste sich anpassen. Wir hatten keine Wahl. Die Technologie war zu mächtig. A tecnologia chegou no descobrimento do Brasil, né? Quando Pedro Álvares Cabral, o repórter, chegou e o índio foi, vamos dizer assim, ele foi sendo aculturado, né? Nós não tivemos outra saída. Fomos obrigados a viver assim. A tecnologia bateu na nossa porta forte. Ich habe noch eine wunderbare Kindheit gehabt, ohne Licht, ohne Gas zum Kochen. Es war alles ganz einfach. Abends hat man uns Geschichten erzählt. Heute sind wir gezwungen, so zu leben, wie wir leben. Viele kritisieren uns und verstehen dabei nicht, was seit 1500 hier geschehen ist. Du hast ja einen Fernseher, ein Handy, ein Haus aus Stein. Du bist doch kein Indianer mehr. O alimento da gente compra peixe, já vem tudo gelado. Compra frango, já vem tudo gelado. Wir werden alle krank. Der Fisch, den ich kaufe, ist gefroren. Das Huhn ist gefroren. Wenn wir sie essen, bekommen wir Bauchschmerzen. Früher brachte der Fluss die Fische. Im Wald gab es Wild. Das hat uns genährt. Was wir jetzt essen, macht uns krank. Abgesehen von all der Technologie leben wir heute besser. Wir können ein Handy haben und ein gut gebautes Haus und gleichzeitig Batachot sein. Das haben wir im Blut. Die Jungen interessieren sich nicht für die Heilkraft der Pflanzen. Sie wollen Aspirin, Popmusik, Alkohol und Autos. Meine eigenen Leute suchen den Rat des Medizinmanns nicht mehr. Aber die Pharmakonzerne laden mich ein. Sie wollen sich alles einverleiben, was wir seit Jahrtausenden über die Pflanzen wissen. Ich liebe es, zu reisen. Ich gehe überall hin und teile mein Wissen mit denen, die zuhören. Ich sage, ich gehe nicht in andere Kante. Ich gehe in Brasilien. Weil da, das ist das Indio, ne? Und er geht da, da ist er pegando queima. Aber niemals werden meine Füße Brasilia, die Hauptstadt, betreten. Dort zünden sie Indianer an. Sie verbrennen sie bei lebendigem Leibe. In den Papieren der Weißen hieß er Galdino Jesus Santos Patachon. Er war unser Häuptling. Ein Häuptling der Patachon. Er starb am 20. April 1997 an einer Bushaltestelle in Brasilia. Noch einmal hat Galdino sich auf den Weg gemacht, um mit der Regierung über die Rückgabe unseres Landes zu sprechen. Der Weg nach Brasilia in die Hauptstadt ist weit. Der brasilianische Staatspräsident empfing ihn und hörte ihn an. Essa região nossa aqui foi uma região muito, muito sangrenta, muito, de muita perseguição. Então muitos índios, e os índios não aceitou ser escravo. Por isso, os índios corria pra mata, né? Schon seit Jahrhunderten kämpfen wir um unser Land. Viele sind damals in den Dschungel geflüchtet, um nicht versklavt zu werden. Tagsüber haben sie sich im Wald versteckt und nachts angegriffen. Aber die Portugiesen hatten richtige Waffen. Wir haben nur mit Pfeil und Bogen gekämpft. Nach dem Ende des Empfangs beim Staatspräsidenten kehrte unser Häuptling zu spät zu seiner billigen Pension zurück. Die Tür war bereits verschlossen. Hier in der Nähe lebten viele Stämme. die Botokuden, die Tupis, die Guaranis und mittendrin wir Patascho. Alle Stämme haben auch gegeneinander gekämpft. Unser Häuptling wurde nicht mehr ins Haus gelassen. Er entschied, im Freien zu schlafen, auf der Bank einer Bushaltestelle. Wir sind es gewöhnt, im Freien zu übernachten. Am frühen Morgen wollte er den ersten Bus nach Hause nehmen. Die Patascho waren mutige Krieger. Aber sie waren auch gut im Verhandeln. Zwischen den Kämpfen haben sie immer wieder verhandelt und die Konflikte ruhen lassen. Das haben die anderen Stämme nicht getan. Sie wurden von den Weißen ausgelöscht. Nur die Patascho sind an der Küste übrig geblieben. Es waren 5 Jungs, die ziellos durch die Stadt zogen. 5 gelangweilte Jungs aus besten Familien. Sie hielten unseren schlafenden Häuptling für einen Obdachlosen. Sie fuhren zur Tankstelle, um Cachaça zu kaufen. Sie übergossen Galdino. Wir sind Krieger. Wir haben damals Widerstand geleistet und tun das noch heute. Der die Streichhölzer warf, war der Sohn eines Bundesrichters. Er war unser Häuptling. Ein Häuptling der Patascho. Man hat sie vor laufenden Kameras verurteilt. Und als die Journalisten weg waren, die Zeitungen nicht mehr berichteten, wurden sie wieder begnadigt. In den Papieren der Weißen hieß er Galdino Jesus Santos Patascho. Niemals werden meine Füße Brasilia betreten. Er starb am 20. April 1997 an einer Bushaltestelle in Brasilia. Essensreste aus einer Plastiktüte im Gemüsebeet. Zum Abschied gießt der Medizinmann aus einer Wasserflasche braune Flüssigkeit in meinen Becher. Schmeckt nach Baumrinde und Erde, soll aber sehr gesund sein. Ich finde mich wieder in den Geschichten der Alten. Auch in dieser, die gut anfängt und böse ausgeht. Ein alter Patascho bestellte sein Land und alles wuchs. Kürbis, Ananas, Maniok. Die Tage vergingen im Wechsel von Sonne und Regen. Und der Atlantik trug mächtige Wellen heran, die sich am Sandstrand brachen. Eines Morgens sah der Alte Spuren im Sand. Sie führten zum Meer. Jemand hatte Kürbis, Maniok und Süßkartoffeln gestohlen. Der Mann beschloss, dem Dieb aufzulauern. Am Abend versteckte er sich und wartete. Da tauchte im Schutz der Dunkelheit eine Frau aus dem Meer auf. Sie grub die Früchte der Erde mit bloßen Händen aus und verschwand. Morgen werde ich sie stellen, sagte sich der Alte. Als die Diebin in jener Nacht wieder aus den Fluten stieg, fing er sie im Netz der Hängematte. Sie begann zu weinen und der Alte sah, dass sie eine Meerjungfrau war. Wir nennen sie Manik, die Mutter des Wassers. Der Pater Scho sagte, komm, ich nehme dich mit zu meiner Familie. Sie aber flehte ihn an, bitte lass mich gehen. Deine Frau wird eifersüchtig werden. Ich kann zwar die Früchte eures Bodens essen, vom Salz eurer Speisen aber muss ich sterben. Doch der Alte hörte nicht auf sie und nahm sie mit nach Hause. Monate zogen ins Land. Sie blieb und spielte mit den Kindern. Und die Frau des Alten wurde eifersüchtig. Als der Mann eines Tages verreisen musste, bat er seine Frau, kümmere dich gut um sie. Die Dämmerung bricht herein. Das Indianergebiet flussaufwärts liegt bald in tiefer Dunkelheit. Darüber ein Himmel voller Sterne. Seine Frau war voller Wut und beschloss, die Meerjungfrau zu töten. Sie salzte ihr Essen. Wenige Tage später schnitt sich die Meerjungfrau am Blatt einer Palme und verblutete. Als der Alte zurückkehrte, weinte er sehr. Er bereute, die Meerjungfrau zu sich geholt zu haben. Denn jedes Wesen braucht seinen eigenen Platz zum Leben. Ich bin ein Wanderer ohne Zuhause. Ich habe keinen Platz, der wirklich meiner ist. Gern sitze ich am Ort der Lügner, dort, wo man sich Geschichten erzählt. All diese Geschichten sind wahr. Meine Großmutter, meine Mutter, mein Vater, die Alten im Dorf haben sie mir erzählt, als ich noch klein war, als der Fluss noch voller Fische und die Hütte ohne Strom war. Der Ponto dos Mentirosos, der Lügenbaum, trägt die Früchte Brasiliens. Kein Mensch weiß noch, wie lange er seine Wurzeln schon in den sandigen Boden gräbt. Du findest ihn am Ufer des Flusses, der in zwei Richtungen fließt. Bei Ebbe zum Meer. Meine Mutter war eine Meerjungfrau. Bei Flut zurück zur Quelle. Eine Meerjungfrau, die aus den Fluten stieg. Die Silhouette eines Kanus schält sich aus der Nacht. Ich drücke dem Fährmann eine Münze in die Hand. Dann legen wir ab. Mit ruhigen Bewegungen teilt das Ruder das Wasser. Sterne tanzen auf dem Fluss. Dann steigt der Mond über die Mangroven. Groß und rund. Permaneceu Pataxó, guerreiro, guerreiro Pataxó. Von allen Stämmen dieser Küste sind nur die Pataxó übrig geblieben. Bis heute. Wir sind stark. Wir sind Krieger. Wir haben Widerstand geleistet. Rayo, der Mond, ist unser Freund. Wenn er wächst, wachsen auch unsere Pflanzen. Das Meer wird wiederkommen. Ich werde wieder das Wasser aus dem Haus kehren. Ich werde eine neue Hütte bauen. So wird es weitergehen. Im Schein des Feuers werfen wir uns Blicke zu, gegen die Lieder und Geschichten unserer Ahnen. Ich werde wieder das Wasser aus dem Haus kehren. Viele, viele Kinder werden geboren. Wir feiern eine lange Nacht der Kraft. Das Meer wird wiederkommen. Wir werden wieder Meer. Oh, Dos Mentirosos, Atlas eines Dorfes. Ein Hörspiel von Mersuga und Nina Helmkemper. Es sprachen Felix von Manteuffel, Carlos Lobo, Susanne Barth, Michael Witte und Claudia Mischke. Ton Eva Pöpplein. Komposition Mersuga. Regie die Autoren. Dramaturgie Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.